Das Geheimnis der Erfahrung. Ein Junge wollte unbedingt herausfinden, wie er später im Leben glücklich sein könne. Er besuchte seinen alten Lehrer, der auf den Jungen immer einen sehr glücklichen Eindruck gemacht hatte, und fragte ihn, was das Geheimnis für ein glückliches Leben sei. Das ganze Geheimnis ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sagte sein alter Lehrer. Der Junge konnte sich zwar vorstellen, dass richtige Entscheidungen mit einem glücklichen Leben viel zu tun haben mussten, aber er wusste nicht, wie er richtige Entscheidungen treffen konnte, also fragte er den Lehrer, was ist das Geheimnis der Entscheidungen? Wie kann ich richtige Entscheidungen treffen? Der Lehrer antwortete, um richtige Entscheidungen zu treffen, brauchst du vor allem Erfahrung. So, und wie bekomme ich diese Erfahrung? Fragte der Junge. Durch falsche Entscheidungen. Als du ein kleines Kind warst, hast du vielleicht die falsche Entscheidung getroffen und einen heißen Ofen angefasst. Durch diese falsche Entscheidung hast du eine wichtige Erfahrung gemacht, denn von nun an wusstest du, dass du dir am Ofen die Finger verbrennen kannst. Wir müssen alle eine Menge Erfahrungen machen, bis wir alles kennen, an dem wir uns die Finger verbrennen können. Zufrieden ging der Junge nach Hause und machte weiter seine Erfahrungen.